Nacht dann vor dir steht. Und wenn du dann den Kopf verlierst. Wenn sie dir die Zukunft gibt. Und wenn du mit auf ihr Zimmer gehst. Und wenn sie will, dass du alles siehst. Und wenn sie dich auf ihre Weise liebt.